schöner, größer, härter, straffer, glatter, stärker. Deine Brüste sind zu klein, 2 Pfund Silikon sind fein, Säcke schneiden von den Augen, Nase fräsen, Fett wegsaugen. Wir entfernen rasch 2 Rippen, Schlauchboot basteln aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn, Botox rein bis ins Gehirn. Zick, zack, zick, zack, schneid es ab. Zick, zack, zick, zack, kurz und knapp. Alles Schlaffe überm Kinn kann man in den Nacken ziehen. Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zick, zack, zick, zack, schneid das ab. Du wirst alt, deine Zeit läuft langsam ab.